Einfach ganz viele One-Shots aneinander geklatscht und in einem Sonderband veröffentlicht. Warum auch nicht? Nö, warum auch nicht? Hallo und herzlich willkommen zum 85. Conancast. Heute wieder ein Themenpodcast und zwar besprechen wir die Gosho Aoyama Short Stories, die kürzlich in Deutschland erschienen sind. Also mal ein Sonderband der ganz besonderen Art. Und ich begrüße an meiner Seite heute ausnahmsweise mal zuerst unseren Stargast. Hallo Kevin. Oh, hi. Jetzt bin ich aber auch ganz überrascht. Ja, denn ansonsten, Olli ist heute leider nicht mit dabei, auf den müssen Janka wir auch nicht. Leider verzichten. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen und da ist zum einen da der Johannes. Hallo Johannes. Hallo Philipp, hallo Kevin und hallo liebe Zuhörer. Genau, ja, am besten stellt sich unseren Hörern mal kurz zu, da sie dich ja noch nicht kennen. Ja. Nicht zustellen, vorstellen. Vorstellen, genau. Ja. Kein Thema, mache ich gerne. Der ein oder andere Hörer wird mich vielleicht vom Conan News Blog kennen als Kommentator Herr Morita. Das ist mein Nickname, unter dem ich da geschrieben habe. Ja, ich bin Conan-Fan der ersten Stunde, helfe seit den RTL2-Ausstrahlungen. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal mit beim Conan-Cast und unterstütze ihn mal ein bisschen und bringe auch mal meine Meinung mit ein. Ja, sehr gut. Auf einmal war er da, ne? Sehr gute Entscheidung, ja. Jawohl. Genau. Und weiterhin begrüße ich noch heute mit im Podcast Kirito. Hallo Kirito. Hallo Kevin, hallo Philipp und hallo Johannes. Und hallo liebe Hörer, genau. Genau, und natürlich hallo liebe Hörer. Ja, dann wäre es auch schön, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ja, kein Problem. Ich halte meine Vorstellung mal ein bisschen kürzer. Und zwar bin ich begeisterter Moderator und User im Conan-Forum unter dem Nickname Kirito Asuna. Bin ebenfalls schon relativ lange Conan-Fan, kenne natürlich Conan auch schon aus alten RTL2-Zeiten und natürlich auch aus den Manga-Bänden. Ja, sehr schön, vielen Dank. Dann beginnen wir auch direkt damit, den Band, den neuen Sonderband hier zu besprechen, der vor uns liegt. Ich habe schon im Vorfeld gelesen, dass viele gar nicht genau wissen, ob sie sich diesen Band kaufen sollen, denn es ist ja auch ein Sonderband der ganz besonderen Art. Ich meine, wir hatten bisher ja im Conancast immer Manga-Bände besprochen oder Sonderbände oder meinetwegen auch die Kaito-Kid-Bände, aber dieser Band hier ist wirklich von einer ganz besonderen Art, denn es ist kein normaler Detektiv-Conan-Band, kein normaler Kaito-Kid-Band, sondern ein Band zu Aoyamas früheren Werken, die er vor seiner Zeit als Detektiv Conan Autor und auch vor seiner Zeit als Kaito Kid Autor veröffentlicht hat, mit Ausnahme eines Falls. Da gehen wir aber auch später noch drauf ein. Also ganz, ganz alte Werke hier, die in einem Sonderband zusammengefasst worden sind und auf die gehen wir dann später ein. Zunächst aber noch ein kurzer Blick auf das Titelbild, wo wir ja diverse Charaktere sehen, die aus den verschiedenen Fällen stammen. Und im Hintergrund sehen wir die Gosho Aoyama Manga Factory, ein Bild aus Japan, das EMA da genommen hat. Ja, wie gefällt euch denn das Cover? Ja, also mir gefällt das Cover soweit sehr gut. Man hat hier nämlich viele Charaktere, die einem irgendwie aus den Conan-Bänden bekannt vorkommen, wie ich finde. Gerade wenn man hier einen stürzenden, ja, ich würde sagen Conan mit strubbeligen Haaren sieht. Ja. Ja. Das hat mich dann schon sehr erinnert. Oder auch unten links ist eine Baseballspielerin, ein kleines Mädchen, abgebildet. Und die kam mir dann doch sehr bekannt vor aus der OVA, die mal im Anime gezeigt wurde. Das hat oben rechts, Yusa Kokudo, ne? Ja, genau. Ja, ich dachte eher, das wäre Jinzo Nakamori mit dem Bart. Hätte auch gepasst. Vom Aussehen hier finde ich es fast... Ja, also ich war bei Nakamori stehen geblieben, aber Yusaku passt auch. Ja. Ja. Links oben für mich sieht aus wie jemand aus der schwarzen Organisation. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, klar. Ja, und rechts unten schwer zuzuordnen für mich. Ja, was, die Conan-Brille ist da, ne? Die Conan-Brille ist da, ja. Die Standardbrille, die Aoyama immer benutzt. Ja, na gut, ja. Die kommt mir so irgendwie bisschen bekannt vor, wie ein Mädchen, mit dem Conan mal Kontakt hatte in irgendeinem Fall. Das war, glaube ich, noch ziemlich am Anfang. Ach, du meinst wahrscheinlich die vom Bankraub da, ne? Ja, an die hatte ich jetzt die in erster Linie gedacht. Die Massamilie Rontar oder so. Ah, ja, ja, okay. Ja, das kann gut sein. Gut, finde ich, ja. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf, ja? Ja. Stimmt. Ja, na gut. Interessant ist ja auch noch der Schriftzug vorne drauf. Da steht nicht nur Gosho Aoyama Short Stories, sondern auch Detektiv Conan präsentiert. Für mich ein klarer Verweis darauf. Also man will an die guten Detektiv Conan Verkaufszahlen anknüpfen und hat auch extra die ja. Mauer im Hintergrund genommen, die ja. an Detektiv Conan erinnert, was ja im japanischen Original nicht der Fall war. Richtig. Also das war da nicht so. Hier klarer Verweis darauf, kauf den Band, weil es Detektiv Conan Material ist, im weiteren Sinne. Ich weiß, weil oben links Conan draufsteht. Ja, ja, genau. Finde ich legitim, muss ich sagen. Ich finde es absolut legitim, so zu handeln. In Japan läuft sowas ja ganz anders ab. Wir haben ja schon mal im letzten Cast drüber gesprochen, ne? 250.000, nee, oder wie viel war das? Nee, 450.000 Bände. 450.000 Bände, ne? In drei Wochen. Also in drei Wochen. Ein normaler Conan-Band. Ein Gosho Aoyama-Band, ich würde mal spekulieren, 200.000. Aber wenn hier in Deutschland nicht Conan draufstehen würde, auch wenn die Mauer nicht da wäre. Die Mauer muss weg. Dann hätten, glaube wir, die wir hier sind, die einzelnen Wand, oder wie? Ja, also, gefühlt schon, ja. Man wüsste einfach nicht, dass Detektiv Conan drin ist, ja. Und ja. Ja, man muss da halt schon in der Materie drin sein. Ja. Und den Autor kennen. Von daher finde ich es legitim, dass man so trickst, sag ich mal, und auf Detektiv Conan lenken will. Ich finde aber auch die Mauer, die stört überhaupt nicht, sondern macht eher, zeichnet den Band, gibt ihm eine besondere Note, dass das eben Detektiv Conan doch ist. Und es ist ja, also seien wir ehrlich, die Inhalte erinnern sehr stark an Detektiv Conan und Kaito Kid. Eher noch an Kaito Kid als an Detektiv Conan. Ja, aber dazu kommen wir dann später ja auch noch. Ja, ansonsten noch erwähnenswert vielleicht, dass das Hintergrundbild ja ausgetauscht wurde. Im japanischen Original war das eine Schatztruhe, möchte ich fast sagen. Und hier ist es eben die Gosho Aoyama Manga Factory. Kann man sich auch streiten. Und dann wurden noch zwei Charaktere vom... Die haben ja, glaube ich, die Lizenz nicht bekommen für das Bild. Ja, ist ja immer so bei den, bei den Manga-Bänden. Deswegen nehmen sie ein anderes Bild. Aber dass man da keine andere Truhe genommen hatte. Ich meine, die haben noch bei Ema bestimmt so eine Schatztruhe mit ganz viel Gold rumstehen. Kann doch nicht anders sein. Ja, was auch noch auffällt, wenn man vergleicht, in Deutschland sieht man 5 Charaktere, in Japan aber 7 auf dem Cover. Ja, genau. Richtig, 2 wurden bei uns komplett... Weg. Haben nicht mehr raufgepasst auf das Cover. Weil man musste ja den Yusaku oder Jinzo Nakamori da so schön platzieren auf dem Dach und dann... Ja, ich finde generell, dass die Charaktere so ein bisschen draufgeklatscht wirken, bis auf dieser Conan-Verschnitt, der sieht gut platziert aus. Und das Mädchen unten links, was da sitzt, ist auch meiner Meinung nach gut platziert. Ansonsten finde ich, sieht ein bisschen eigenartig aus. Genauso finde ich das Logo eigenartig. Ich finde, das Logo von Egmont hätte man einen Ticken tiefer setzen können. Ich finde es eigenartig, da das so zwischen Bild und Mauer platziert. Findest du? Also unten drunter hätte man die Mauer auch ein bisschen größer machen müssen. Ich finde, man hätte vielleicht eine andere Farbe für das Egmont-Logo nehmen können. So auch das Rot, wie beim Gosho Aoyama Short Stories oben. Das wäre cool gewesen, ja. Hätte gepasst, aber hier Conan ist es wieder rot, schwarz. Stempelrot, ja. Ja, ich meine, bei den Also das Logo war ja bei Conan bisher immer schwarz. Genau, immer schwarz. Bei anderen Manga-Serien variiert das ja. Bei den Sonderbänden auch, soweit ich das gesehen habe. Ja, richtig. Ja. Naja, aber wenn man sich das japanische Original zum Beispiel anschaut, da ist das Logo direkt unten links in der Ecke platziert. Ja, sieht aber auch anders aus. Ist ja mehr horizontal. Ja, und also, vor allem durchsichtig. Oder wie heißt es? Transparent. Transparent, ja. Ja. Aber ich hätte es trotzdem auch ein bisschen weiter runter platziert. Ja, kann man sich streiten. Also hat Ema jetzt so gemacht. Dann schauen wir mal auf die Seite. Da sehen wir ja Gosho Aoyama Short Stories ganz fett geschrieben. Auch wenn man das nicht so gut lesen kann, finde ich. Ja, und oben drüber eben das Bild von Aoyama, wie er sich selbst immer zeichnet. Mit Goro auf der Schulter. Das ist ja eigentlich das Standardbild, das Gosho Aoyama immer verwendet in Interviews und sonst was, ist dieses Bild zu sehen. Das ist das Standardbild von ihm, nachdem wir auch die ganzen verschiedenen Variationen aus den Manga-Bänden kennen, wo er sich am Anfang ja immer irgendwie umbringt oder umgebracht wird. Kennt ihr ja sicherlich alle die Todesbilder da am Anfang. Ja. Auf der Rückseite kein Schlüsselloch zu sehen, dafür wieder so ein Kreis mit dem Aoyama-Bild in der Mitte und einer schönen Pfeife. Klar, Sherlock Holmes angehen. Ja, ja. Und oben noch ein kleiner Text drüber, den ich allerdings auch nicht so gelungen finde, muss ich sagen. Also ein bisschen sehr allgemein gehalten, statt auf die Fälle einzugehen. Ja, hätte man auch zu allgemein gewesen. Besser machen können, finde ich. Ja. Also wenn man den Band jetzt nur so, ja, sieben Storys aus Kuschus Feder, bei der einem der ein oder andere Charakter ziemlich bekannt vorkommen dürfte. Aha, okay. Was sagt man jetzt über den Inhalt? Ja, nichts. Nichts. Um es grob zu sagen, ja. Ja, hätte man vielleicht auf die verschiedenen Fälle eingehen können oder woher die Charaktere kommen, wer denn alles oder aus welchen Jahren das denn stammt, diese ganzen Zeichnungen, da wird ja auch kein Wort drüber verloren. Also man muss es wissen oder man weiß es eben nicht. Oder ihr hört es hier am Conancast. Genau. Geht natürlich auch. Man hätte hinten einfach Werbung reinmachen fürs Conan-Wiki, dann wären alle Fragen geklärt gewesen, ne? Ja. conanwiki.org/wiki/Goshu Aoyama Short Stories. Genau. Ich finde dann diesen Text, wenn man die Band dann aufschlägt, wenn ich mal so weit vorgreifen kann, der dann auf der ersten Seite steht, der ist dann schon ein bisschen detailreicher, wie ich ja, finde. Ja, stimmt. Auf der ersten Seite, da sagt ja Aoyama wieder etwas, wie beim typischen Detektiv-Conan-Band. Ja. Ja, längst verschollen geglaubte Schätze kommen zum Vorschein, das klingt doch nach etwas, muss ich ehrlich sagen. Also, da läuft einem die Flüssigkeit im Mund zusammen. Ja. Da wünscht man sich fast die Schatztruhe wieder. Hä? Ja. Ja, um nochmal kurz bei der Rückseite zu bleiben, da noch ein kurzer Verweis darauf, 6,50 Euro kostet das Exemplar, wie jeder normale Detektiv Conan Band. Ja. Die Sonderbände sind ja günstiger, 5,99 und ein Band 9,99 und in Österreich 6,70 Euro, in der Schweiz deutlich teurer. Na, keine Ahnung, wie viel es da kostet, ist da keine Buchpreisbindung, wie ich neulich erfahren habe. Ja, dann dürfen wir auch den Band jetzt wirklich aufschlagen. Wir sehen da wieder das Bild von Goshu Aoyama mit der Katze auf der Schulter. Auch hier eine Anlehnung an Sherlock Holmes sehe ich gerade. Mit der Pfeife und dem Hut, wie auch immer der noch heißt. Der hat doch einen bestimmten Namen, fällt mir gar nicht ein. Sherlock Holmes Hut. Ja, Sherlock Holmes Hut. Genau, guten Tag, hier schreibt wie immer euer Aoyama. Ja, wie immer, natürlich auch nur daran angelehnt, dass man die Detektiv Conan Bände kennt. Hier wird also praktisch an die eingefleischten Manga-Fans geschrieben. Blättern wir dann noch eine Seite weiter. Da sehen wir dann das Impressum oder wie auch immer man es nennen mag. Ja, Impressum. Ja, die Verantwortlichen lese ich mal wieder nicht vor, das darf Kevin gerne übernehmen. Ja, ne? Kirito und Philipp und Johannes, jetzt wisst ihr, wer das Cover gemacht hat, ne? Claudia V. Fellhauer. Ja, ja, gut zu wissen. Und koordiniert hat das Theresa Lindenstrut. Ja, hat sie sehr gut gemacht. Am wichtigsten ist aber immer noch neben den Übersetzern Steffen Hauthoog, verantwortlicher Redakteur und übersetzt immer von Josef Schadl und Matthias Wissnet. Lieben Dank dafür. Und wir haben hier vor uns die Version aus dem Jahre 2011. Es gab ja in Japan verschiedene Versionen. Genau. Das ist also die aktuellste Version der Goshu Aoyama Short Stories, die wir hier vor uns haben. Eine andere in Japan wurde 1994 veröffentlicht. Auch zur Detective Conan Zeit damals, als es gestartet ist. Hier also die aktuellere Version mit noch einem neuen Fall extra. Tell Me a Lie, den wir am Ende noch besprechen werden. Ja, wie immer auf Mix Paper FSC gedruckt. Sehr, sehr schön. Und dann sehen wir hier mal wieder ein Bild auf der nächsten Seite. Das alternative Cover mit Shinichi und Ran. Könnte man fast meinen. Aber sind doch andere Charaktere, ja. Aus einem späteren Fall, den wir noch besprechen werden. Aber die Ähnlichkeit ist schon verblüffend. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann auf der nächsten Seite das Inhaltsverzeichnis, sollte auch altbekannt sein und noch ein schönes Bild von Yusaku oder Shinzo Nakamori, Klick. Oder von Kogoro Mori, ja, in jungen Jahren. Wollte ich auch gerade sagen, ja, das hätte auch gepasst. Ja. Ja gut, dann beginnen wir auch schon direkt mit der Vorstellung des ersten Falls. Da haben wir nämlich P. George in Kleiner Detektiv ganz groß. Das ist ein Fall mit drei Kapiteln, die aber nichts miteinander zu tun haben, deswegen werden wir die auch gesondert vorstellen. Und wir beginnen mit dem ersten Fall, macht Platz für den Meisterdetektiv und den wird uns Kirito heute vorstellen. Bitteschön. In diesem Fall geht es darum, dass eine Frau zu Beginn des Falles in einem Haus ist und die Haustreppe hochrennt und dann vor einer Tür steht, auf der Detektiv Kirishima steht. Sie geht rein, denn sie wird verfolgt von Männern, die, so wie man meinen könnte, die Männer in Schwarz sind. Die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall verblüffend. Sie versucht, um Hilfe zu rufen und es meldet sich jemand, aber man sieht niemanden. Sie fragt weiter, dann guckt sie auf den Schreibtisch und dann steht da, man mag es kaum glauben, ein Mann auf dem Schreibtisch. Allerdings ist der Mann so klein, dass man ihn tatsächlich also mit bloßem Auge nicht sofort erkennt. Er stellt sich vor als P. George, ist eben der Leiter dieser Deliktei und hat echt große Ähnlichkeit mit Kogomori. Jedenfalls geht es darum, dass das Mädchen verfolgt wird und P. George hilft ihr dabei, die Männer abzuhängen. Dabei gibt es dann eine Verfolgungsjagd und da ich natürlich nicht den gesamten Fall erzählen will und die Lösung, werde ich es dabei jetzt belassen. Auf jeden Fall nimmt der Fall noch eine sehr spannende Wendung, eine interessante Wendung vor allen Dingen. Mhm. Und jeder, der den Fall gelesen hat oder ihn dann gelesen hat, wird sich sagen, dass es ein netter kleiner Fall ist. Ja, ich hätte noch angesprochen, dass das Humorlevel hier noch ziemlich hoch ist. Also ich fand den Fall sehr lustig eigentlich noch. Ja. Von daher auch von mir Daumen hoch für den Fall. Ja, auch ein also bisschen pervers, sag ich mal, ne? Oder? Ja, ja, da hast du recht, stimmt. Ja, das erkennt man die Ähnlichkeit zu Kokoromori. Die kann man hier, glaube ich, nicht verkennen. Ein sehr hohes Humorlevel. Parallelen zu der Beziehung Kogoro-Yoko Okino, ne? Sind auf jeden Fall gegeben. Okay, um mal zur Bewertung des ersten Falls zu kommen. Also ich fand ihn wirklich, wirklich sehr amüsant, muss ich sagen. Also hat mich an, wie ich schon vorhin sagte, an den Kaito-Kid-Humor erinnert. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht, den zu lesen, auch wenn einige etwas freizügigere Szenen mit dabei waren. Na, freizügig war es ja gar nicht. Pervers. Das war halt obszön. Ja, in diese Richtung. Freizügig aber halt. Ja, die Organisation war auch mit dabei. Also alles, was auch so an Detective Conan erinnert hat. Also hier ein perfekter Übergang eigentlich. Ich würde dir schon 4 von 5 Flugzeugen vergeben. Ja, wenn auch nicht die Organisation, oder? Nee, nicht die, sondern die andere. Die andere, ja. Die aus Kaito Kid. Also jedenfalls, ich habe ja schon gesagt, ich fand ihn lustig, 4 von 5 klingt gut, kann man lesen, definitiv. Hat auch eine Wendung, wie Kirito sagte, eine amüsante Wendung am Ende. Ja, guter Einstieg in den Sonderband. Ja, ich würde mich den Bewertungen auch anschließen. Denn der Band hat, ich will mich nicht jetzt wiederholen, aber er hat wirklich ein gutes Humorlevel, war sehr amüsant zu lesen und es gibt Action, Verfolgungsjagden, wirklich, da ist, denke ich, für jeden Leser was dabei und ein guter Einstieg. Gut, dann möchte ich natürlich auch nicht mehr allzu viel dazu sagen. Ich kann sagen, dass ich den Fall auch sehr gut gefunden habe. Er ist ein sehr guter Einstieg. Von mir gibt es die volle Punktzahl. Oh, wunderbar. Schön. Ja, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Fall. Wieder P. George in Kleiner Detektiv ganz groß. Auch eine Anlehnung an Detektiv Conan übrigens. So hieß er das zweite Kapitel, wenn ich mich nicht irre. Und das zweite Kapitel hier heißt Das Monster aus dem ewigen Eis. Bisschen überspitzt dargestellt. Also hier ist wieder der Detektiv P. George, heißt er ja, zu sehen mit der neuen Assistentin. Und ja, weil er nicht so ganz zufrieden ist mit dem Essen, was die Assistentin hier ihm bringt, auch eine kleine Anspielung an Kokoro natürlich, ja, soll er sich sein Essen selber beschaffen und verkriecht sich deswegen in den Kühlschrank, um dort nach Essen zu suchen, was mit seiner geringen Größe natürlich sehr schwierig ist. Er wird dann dort eingesperrt, unglücklicherweise, macht sich dann dort mit seinem großen Feuerzeug ein Lagerfeuer. Und irgendwann wird dann noch eine Küchenschabe oder Kakerlake auf ihn aufmerksam. Und dann kommt es zu einem sehr amüsanten Kampf der beiden. Wie der dann ausgeht, möchte ich allerdings nicht verraten, aber es ist wieder sehr amüsant. Ja. Also ich kann hier jetzt wirklich die volle Punktzahl vergeben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieser Fall. Und ja, also 5 von 5 Feuerzeugen vergebe ich hier. Also grandios. Genau, wir hatten noch gar nicht erwähnt, der P. George ist dann etwa nur so groß wie Däumelinchen oder so, ne? Also ganz klein. Ja. Und das macht ihm natürlich den Detektiv-Alltag ein bisschen, ja, schwerer als anderen. Auch hier eine Anlehnung an Conan natürlich, weil Conan auch kleiner ist und es ihm schwer gemacht wird, als normaler Detektiv zu agieren. Also überall in diesem Sonderband findet man die ganzen versteckten Anspielungen. Das ist eigentlich das, was den Sonderband noch ausmacht, finde ich persönlich. Na gut. Hier fand ich den Kampf mit der Küchenschabe sehr amüsant. Die Gesichter waren wie aus Kaito Kid reingezaubert. Ja. Herrlich. Herrlich gut. Ich muss auch eigentlich sagen 5 von 5. Ja. Ja. Würde ich mich anschließen. Ja, ich würde mich da auch anschließen. Ich sag nur Schock, schwere Not. Das war wirklich sehr gut gelungen, Action wieder dabei und auch sehr einfallsreich, wie sich dieser Kampf dann gestaltet hat. Das fand ich wirklich gut und ich schließe mich da auch den Bewertungen an, 5 von 5. Die Fischenscharme war auch sehr eindrucksvoll gezeichnet, finde ich. Ja, für damalige Zeiten von Aoyama, wow. Ja, genau, das wollte ich gerade auch sagen. Die Fischenscharme, die ist grandios gezeichnet. Da sieht man auch das Größenverhältnis super gut zwischen kleinen P. George und der Küchenscharbe. Super lustig, noch lustiger als die erste Geschichte. 6 von 5. Ja. Ja, 6 von 5 geht leider nicht, deswegen 5 von 5. Was mir auch gerade mal auffällt in dem Kapitel, es stehen auch die japanischen Worte daneben, also zwischen so Sharp und Hanf und so weiter. Ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Also genau. Das ist ja bei Detective Conan sonst nicht der Fall. Also Conan ist ja eine der ganz wenigen Manga-Serien in Deutschland, bei der man die japanischen Schriftzeichen noch retuschiert, also wegmacht, wegpinselt am Computer und dann die deutschen Übersetzungen rüberlegt. Ja. Also bei uns steht das stand früher in Japanisch, die japanischen Schriftzeichen dafür. Und, auf Japanisch. Genau. Und das ist aber sehr selten. Erstens, heutzutage. Zweitens, ziemlich aufwendig. Und drittens, deshalb auch teuer. Das wird wohl der Grund sein, warum man hierauf in diesem Sonderband verzichtet hat. Bei einer normalen Serie wird es aber wohl noch weiterhin so bleiben. Ja, das hoffe ich doch stark. Wäre jetzt katastrophal aus meiner Sicht, wenn man davon abkehren würde. Also es wäre ein Stilbruch, ja. Na gut, machen wir weiter mit dem nächsten Fall. Wieder P. George in Kleiner Detektiv ganz groß. Das letzte Kapitel dazu. Dann habt ihr es auch geschafft. Diesmal trägt das Kapitel den Namen Wer hat Angst vorm Zahnarzt? Und das wird uns jetzt Johannes vorstellen. Ja, also zunächst zu Beginn. Unser Detektiv ist wieder unterwegs und wittert schon einen Kriminalfall. Auch wenn er sich dann etwas anders entpuppt. Und zwar kommt er aufgrund seiner Größe wieder in kleine Schwierigkeiten, sage ich mal. Ja, klein im wahrsten Sinne des Wortes. Und er wird befreit aus diesen Schwierigkeiten von einem Mädchen, das er schon im ersten Fall kennengelernt hatte. Das war da schon anwesend. Und das bekommt jetzt eine größere Rolle. Und sie hilft ihm halt, aus seinem Schlamassel herauszukommen. Und dafür verpflichtet er sich, einen Tag lang das zu tun, was sie sagt. Und das entwickelt sich dann zu einer sehr amüsanten Geschichte, auch wieder ein, naja, hoher Erotikanteil. Und sie erleben so ein paar Abenteuer und das finde ich ganz interessant und auch die Botschaft, die dann dahinter steckt, im Endeffekt, wieder sehr amüsant gestaltet. Und ja, Wer hat Angst vorm Zahnarzt? Ist meiner Meinung nach ein sehr guter Fall. Hat mir viel Spaß gemacht, den zu lesen. Und ich würde da schon mal sagen, wenn ich zur Bewertung gehe, dass der Fall auch 5 von 5 Sternen hat, weil er einfach auch wieder super viel Humor enthält und das mir sehr gut gefallen hat. Ja, also ich würde jetzt persönlich auf 4 von 5 runtergehen. Humor, einwandfrei, aber das war mir doch etwas zu viel am Ende mit der freien Haut und so. Ich dachte, naja, Aoyama hat das wirklich nicht nötig eigentlich. Damals schon. Abwechslungsreich, scheinbar, ja. Abwechslungsreich, keine Frage. Lustig, keine Frage, aber nicht mein Fall. Ja, also ich würde auch ähnlich wie ihr gehen. Also 4, 5 vielleicht, aber ich denke eher 4. Also fand es sehr gut gemacht, auch mit den Seitenumbrüchen diesmal, dass auf der, wenn man umblättert, erst die Lösung dann zu einem Mysterium aufgedeckt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Idee hinter diesem Kapitel war sehr schön. Aber im Endeffekt hat mir dann so irgendwas gefehlt, was die 5 ausmachen würde. Also 4 ist doch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Also ich bleib bei 4. Also 5 ist für mich viel zu hoch gegriffen. Ich bin sogar der Meinung, dass ich zwischen 3 und 4 tendiere, nur bei diesem Fall. Er ist zwar nicht schlecht, aber ich finde ihn im Vergleich zu den anderen beiden P. George-Fällen den schlechtesten. Und mir hat das gewisse Etwas in dem Fall gefehlt. Ich fand, es war ein bisschen zu stumpf, um das mal so zu formulieren. Und letztendlich deswegen würde ich mich dann tatsächlich für nur 3 entscheiden. Okay. Dann direkt weiter, diesmal nicht mit P. George, sondern mit einem, mit einem One-Shot, einem eigenständigen Fall, der den Titel trägt, Noch einmal jung. Nicht wahr, Kevin? Richtig. Den möchte ich euch gern vorstellen. Nämlich geht es darum, dass die Enkelin zur Schule will und George ist so eine Art Besuchstag. Also da kommen auch Eltern oder so mit und in dem Fall möchte der Großvater gerne mitkommen. Und sie will das aber überhaupt gar nicht, weil sie sich immer für ihn schämt, weil er immer sein Schwert mitnimmt. Das ist so ein Schwertmeister-Vogel. Und ja, und der ist halt alt und Schwertmeister und ach, Großväter sind ja so peinlich, ne? Für die Enkelkinder, wie immer. Kennen wir ja auch von uns und von allen anderen auf der Welt. Jedenfalls entschließen sie sich dann gegeneinander zu kämpfen. Und der Gewinner, also wenn sie gewinnt, dann bleibt er zu Hause und wenn er gewinnt, kommt er mit. Ja, jetzt gewinnt aber sie, sie geht alleine hin und ein Großvater lädt sich hin vor den Kirschblütenbaum, der 70 Jahre alt ist, genauso alt wie er, der gepflanzt wurde mit seiner Geburt und wünscht sich, noch einmal jung zu sein. Und tada, wird jung. Wahnsinn. Was Bäume alles können. Ja, nicht nur Sauerstoff spenden, nein, nein, nein. Wenn das die Greenpeace wüsste, ja. Er wird jung, ja, begibt sich dann auf zur Schule, möchte gegen seine Enkelin kämpfen, diese erkennt ihn jedoch nicht wieder, weil er auf einmal jung ist. Weiter geht es dann, dass ein anderer Jüngling seine Enkelin ja nicht herausfordern will zum Kampf, sondern eher herausfordern will zu einem Date, sag ich mal. Der ist da schon ziemlich interessiert an intimeren Ereignissen zwischen den beiden Personen. Der Großvater möchte das jedoch unter allen Mitteln verhindern, kämpft auch gegen ihn in seinen jungen Jahren. Aber wie der Kampf ausgeht und ob er wieder alt wird, das möchte ich mal außen vor halten. Und möchte gern, dass ihr mal anfangt mit der Bewertung. Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ich muss sagen, mir hat der Fall nicht so gut gefallen. Fand das ein sinnloses Herumgemetzel und Geprügel, also irgendwas in Richtung Action-Bereich, was ich von Aoyama so gar nicht erwartet hatte und das fand ich auch nicht gut umgesetzt. Ja, also von mir aus gibt es hier nur 2 von 5 Schwertern. Also das war überhaupt nicht mein Fall, hat mir nicht zugesagt. Da hat er deutlich bessere Geschichten gezeichnet, muss ich auch mal so sagen. Oh, jetzt muss ich doch eingreifen und selber wieder übernehmen hier. Also, ich hätte der Geschichte 4,5 von 5 gegeben. Deshalb, weil, stimmt, das ist Action. Es ist auch was anderes. Aber das wollen wir auch. Wir wollen ja was anderes mal haben. Das ist ein Sonderband, der außerhalb von Conan ein bisschen angesiedelt ist. Und zweitens hat er so, ja, er spricht, also der Fall, spricht über menschliche Probleme. Angst vorm Altwerden, Angst vorm Schlechterwerden, dass einem die Kraft verlässt irgendwann, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist wie früher. Das gibt ja auch, oder ergibt ja auch soziale Probleme. Ich meine, wenn du nicht mehr mit deinen Freunden oder mit deiner Familie spazieren gehen kannst, weil du aufgrund von Arteriosklerose oder PAVK nicht mehr, man, das ist ja furchtbar. Und dann würde ich sagen, ja, das ist ein Fall, der zum Nachdenken anregt. Er darf noch einmal jung sein und er bedankt sich dafür von ganzem Herzen. Das finde ich ein gutes Bild. Man sollte, denke ich, für alle jungen Jahre, die man hat, dankbar sein, dass man sie so nehmen kann und ja, wir können hier laufen und rennen und auch Schwerter rumfuchteln, wenn wir wollen, wenn wir eins haben. Finde ich eine sehr schöne Geschichte, ja. Ja, also wenn du das so gesehen hast, der Hintergrund ist natürlich sehr schön. Ich habe da nicht so viel drin gesehen, um ehrlich zu sein. Demnach daher auch mal eine schlechte Bewertung. Also schlecht, ja nicht unbedingt, aber... Naja, zwei Schwerter. Also ja, komm, was sagt ihr denn zu dem Fall, ja, Johannes? Also, ich hatte da, sehe das ähnlich wie Kevin. Ich würde aber nicht 4,5 geben, sondern eher 4. Mir hat dieses Setting ganz gut gefallen. Es ist halt was ganz anderes. Und ich fand es leider, also es ist halt ein bisschen kurz geraten, sage ich mal. Das sind diese Geschichten, das ist so ein One-Shot, aber da könnte man viel mehr draus machen können, denke ich. Hätte man das nochmal in einen Zweiteiler gemacht. Bloß nicht. Also das hätte mir ein bisschen mehr Story, die da drinne gewesen wäre. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber es war dennoch ein guter Fall. Und hier ist der Humor nicht so rausgekommen wie bei den anderen Fällen vorher, sondern wesentlich mehr actionlastiger. Also ich glaube, in jeder Szene, jeder Seite ist mal ein Schwert zu sehen. Und das hat Schwert mir dann gleich Action. Ja. Ja, in dem Fall würde ich schon sagen, ja. Und aber war wie gesagt ein guter Fall. Ich würde da schon 4 Schwerter geben. Ich fand den Fall nicht schlecht, aber auch nicht gut. Er war solide, meiner Meinung nach. Man erkennt durchaus Material, das später im Detective Conan auch wiederverwendet worden ist. Wenn ich mir zum Beispiel den alten Mann angucke, das erinnert mich an den einen Fall, wo Kogoro zu Besuch ist und der dann letztendlich umgebracht wird. Ja, das sind viele Fälle. Ja, der war Maler. Ja, ich meine mich da auch dran zu erinnern. Boah, sagt mir jetzt nichts, aber... Ah, ja, der Maler, der ja dem Jüngeren helfen will und ihm das Bild malen wollte. Meint ihr das? Ja. Wo Kaito das Bild klaut, also scheinbar, aber eigentlich nur der Umhang weggeweht wurde mit dem Angelhaken. Ja. Ja, da kam auch 4 Bambus in der Episode vor. Ja, es waren so 4 Bilder, also 4 Jahreszeiten oder so irgendwie. Nein, egal, Entschuldigung. Und das Mädel auf jeden Fall, da muss ich zwangsweise einfach ran denken, finde ich. Und ja. Stimmt, ja. Fürsorglichkeit und so, ne? Auch, sage ich mal, was die Kunst angeht, Kampftechniken anzuwenden. Ich meine, Schwertkunst ist ja eine Kampftechnik. Und das beherrscht sie ja hervorragend, wie man sieht. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, es war solide. Es ist jetzt kein Ausreißer nach oben und auch kein Ausreißer nach unten, deswegen halt einfach nur diese 3 von 5. Vielleicht habe ich auch zu tief hineingelesen den Fall, aber das denke ich nämlich, ja. Die Sonne draußen und dann so ein Fall und die frische Luft und dann könnte man gerade losholen. Naja, also gut, weiter. Ja, was hast du denn beim nächsten Fall hineingedacht? Der heißt ja Excalibur und dürfte einigen auch schon aus der OVA bekannt sein. Also mir nicht, aber wahrscheinlich euch dann, ja. OVA hin oder her. Ich habe natürlich gleich an das Schwert gedacht, das hinausgezogen werden möchte von ausgewählten Person. Allerdings, Moment, es geht hier nicht um irgendein Schwert. Wäre viel zu einfach. Es geht um einen Baseballschläger. Ja, that's it. Okay, nächste Geschichte. Nein, also jedenfalls geht es um ein Baseballspiel. Sind so, ich würde sagen, Grundschulkinder oder so, die da halt gegeneinander antreten, wahrscheinlich Klassen. Und das Mädchen und dessen Team, um das es sich dreht in dieser Geschichte, ist nämlich gerade am Verlieren. Und das ist natürlich dann nicht so schön, denn verlieren möchte die liebe Minae, wie sie heißt, nicht. Ist aber dennoch am Verlieren. So ist es halt manchmal im Leben. Es sieht schlecht aus, es sieht schlecht aus. Und dann findet sie aber eine komische Stelle am Boden. Einen vergrabenen Baseballschläger. Andere Kinder meinen dann, ja, das wäre so ein legendärer Schläger oder so, naja. Und den soll irgendein berühmter anderer in den Boden gerammt haben. Und dann streiten sie sich dann darüber, wer ihn denn reingerammt hat. Also irgendein legendärer Ex-Kindergarten-Profi-Baseballer, scheinbar. Und dann wird er gestritten und gezankt und man hofft, Mensch, das Spiel können wir gar nicht mehr gewinnen. Doch dann kommt der Trainer, schenkt wieder einen neuen Mut, woraufhin sie den Rest des ganzen Spiels damit verbringt, den Baseballschläger rauszuholen. Kein Wunder, dass man verliert, ne? Jedenfalls geht es so weiter und ich muss ehrlich sagen, es ist ziemlich langwierig gemacht, bis sie den Schläger doch tatsächlich... Nein, kann sie ihn rausziehen oder nicht? Können sie das Spiel gewinnen oder nicht? Schwierige Frage. Das sage ich nicht. Das liest ihr am besten selber, ne? Ja, und was sagt ihr? Tja, ich kann mich leider nicht mehr so gut an die OVA erinnern. Aber ich meine, die hat mir besser gefallen. Warum hast du den Fall hier gelesen? Ja, aber ich meine, die OVA hat mir besser gefallen als die Umsetzung hier. So. Und ja, es war wie gesagt sehr langwierig. Ja. Also Panel um Panel wurde gezogen am Baseballschläger. Ich dachte, hallo. Naja, also ich muss da mal einwerfen, also ich fand es sehr schön, dass sie nicht aufgegeben hat, geduldig war und es immer wieder probiert hat. Also hier auch der Hintergrund sehr schön war. Und dass am Ende, jetzt achtest du mal auf den Hintergrund. ja, jetzt, der Fall wäre auch besser als der andere. Und dass am Ende auch der Teamgeist entscheidend ist, der hier eine zentrale Rolle spielt. Also alles auch wichtige Aspekte, die man auch im Leben gebrauchen kann und die hier sehr schön zum Ausdruck gebracht wurden. Also ich gebe hier 4 von 5 Baseballschlägern. Und ich fand es auch sehr schön, dass es mal um Baseball ging. Hatten wir bei Detective Conan auch in einigen Fällen schon. Ja. Daher kannte man sich auch schon ein in bisschen damit Osaka, aus. oder? War es doch so? Ja, In genau. Hiroshima, ja. In Osaka und nochmal irgendwo bestimmt. Ja, also fand das sehr schön. Ich bleib bei 4 von 5 Ah, jetzt muss Baseballschlägern. ich kurz wieder was einwerfen. Also 3 von 5 vergrabene Baseballschläger gebe ich dafür. Was mir gefiel, wirklich gefiel, war, dass sie sich Minae nicht von blindem Sexismus von Grundschulkindern hat sich entmutigen lassen. Das war schön. Denn die sagten ja an einer Stelle, ja, ein Mädchen kann es ja sowieso nicht. Ja, genau. Richtig. Das war schön, dass sie da Standard blieb. Ja, der Rest war viel zu langatmig. Ja, ich schließe mich da Kevin an, weil die Botschaft dahinter, die finde ich schon sehr gut mit dem Teamwork und man soll nicht aufgeben. Das war, denke ich, da kann man relativ viel mitnehmen. Aber Endeffekt auch zu langwierig. Deswegen würde ich da auch nur 3 von 5 Nein. Baseballschlägern geben. Nein. Genau richtig war das. Der Fall war super. Ja. Los, Kirito, rette mich. Also ich gebe 4 von 5 Ja. Oh. Baseballschläger. Denn mir hat zum einen imponiert, dass es sich um eine weibliche Hauptdarstellerin in diesem Fall handelt. Oh ja, sehr Denn schön. das weibliche Geschlecht wird ja auch gerne mal immer als schwach betitelt und oder auch Leider. geschlagen. Ja, deswegen finde ich das hier sehr gut. Dann natürlich positiv hervorheben kann man noch den Teamwork, das was schon gesagt worden ist. Und letztendlich, wie sich der Fall dann am Ende zugetragen hat, das Ende haben wir ja gesagt, verraten wir nicht. Hat mir auf jeden Fall auch wieder gefallen, weswegen ich entsprechend der Story 4 von 5 Schlägern verteile. Ja, gut, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Fall. Wieder ein One-Shot Weihnachten im Sommer. Den werde ich euch vorstellen, diesen Fall. Und zwar geht es um einen jungen Mann, der durch Zufall, nein, nicht durch Zufall, auf der Straße unterwegs ist und dort seine Sachen mit einem anderen Mann austauscht. Der andere Mann gehört einer Organisation an und so kommt es, dass dieser junge Mann, also der Hauptcharakter der Geschichte, wie heißt der noch? Egal, Shinichi. dass er eine Karte in die Hände bekommt und dann will er an einem öffentlichen Telefon, was es zu der damaligen Zeit noch gab, Ja, mit Telefonkarten, ja. ja genau, seine Freundin oder irgendeine Person anrufen und schiebt dann diese Karte, die er von der Organisation aus Versehen untergejubelt bekommen hat oder vertauscht wurde, untergejubelt ist es ja nicht, einfach vertauscht. Gibt er dort ein und einen geheimen PIN tippt er dann in dieses Telefongerät ein und dadurch löst er dann einen Satelliten aus, der eine Atombombe oder sonst was auf die Erde schießt und alles vernichten wird. Und jetzt ist natürlich diese Organisation daran interessiert, diesen Satelliten noch davon zu stoppen, die Erde zu vernichten. Und ja, sie müssen allerdings diesen PIN-Code, den dieser Junge, Shinichi, da in das Telefon eingegeben hat, herausfinden. Anders geht's nämlich nicht, diesen Satelliten zu stoppen. Also man kann ihn nicht irgendwie abschießen oder sonst was, sondern man muss diesen PIN-Code haben, um den Satelliten zu stoppen. Und deswegen bereiten sie dem Jungen eine angenehme Zeit, tun alles, was er haben will. Der fühlt sich allerdings von der Organisation genötigt und weiß gar nicht, was sie überhaupt wollen, was die anderen ja auch nie sagen. Also es ist sehr, sehr schön, lustig, unterhaltend gemacht und dadurch trifft er dann auch seine Angebetete, mit der er eine ganz nette Zeit hat. Und ja, ob es dann am Ende gelingt, diesen Super-Satelliten noch zu zerstören oder aufzuhalten, das lest ihr dann am besten selber. Zu meiner Bewertung, also ich fand's sehr, sehr unterhaltsam, auch als sich die Organisation dann später irgendwann fragte, warum sie das überhaupt machen, den ganzen Quatsch, den sie dem Jungen Ja, da antun oder ja. װ װ װ װ││ װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></││││││││││││││││││││װ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ bereiten. Warum machen wir das eigentlich? Ja, also war der Weltrettung dienen, ne? Ja, ah, okay. Ich musste mehrmals laut loslachen, als ich das gelesen hatte. Und ja, also es war sehr, sehr schön. Also für mich einer der besten Fälle aus diesem Band. Ich vergebe hier 5 von 5 Telefonkarten. Grandios, also wirklich klasse. Ich kann mich, Philipp, zu 100% anschließen in dieser Sache, muss ich sagen. Von mir gibt es ebenfalls 5 von 5. Und weil ich ja bei den anderen schon ein bisschen mehr gesagt habe, lasse ich das jetzt dabei beruhen. Denn es war wirklich eine gute Story. Ja, also ich muss sagen, die Story, also das war wirklich einer der Top-Fälle aus diesem Band, meiner Meinung nach. Ich schließe mich da an und gebe auch 5 von 5 Schneeflocken, weiß nicht. Aber ich habe mal eine Frage an euch, ob euch das auch aufgefallen ist, zum Beispiel auf Seite 142, 143, dieser Zeichenstil, der da manchmal verwendet wurde, mit diesen Punkten, ist euch das auch aufgefallen? So konturenmäßig. Ja, das war ja zur damaligen Zeit üblicher im Manga. Genau, also wenn du früher normal, ja. Früher blätterst, da sieht man sowas häufiger mal, aber hier wird es wirklich ein bisschen überspitzt dargestellt auf den beiden Seiten, die du gerade genannt hattest. Ja, ist heutzutage nicht mehr üblich, das so zu verwenden, aber damals war das soll, glaube ich, die Vergangenheit darstellen, oder? Ja, oder im Hintergrund Geschichte oder irgendwas, was nicht so im Vordergrund stehen sollte, eher so Beiwerk, sage ich mal, dass man das alles auspunktet. Jo. Aber ansonsten wirklich guter Fall, 5 von 5. Ja, 5 von 5 wären mir zu viel. Buh. Ich bin aber zwischen 4 und 4,5 und ich sage auch warum. Lustig war natürlich, die Leute fragen sich, hey, warum tun wir hier eigentlich, was soll das eigentlich? Ja, es soll der Weltrettung dienen. Oh, okay, gut. Aber Leute, wenn ich wüsste, in ein paar Stunden fliegt mir die Welt um die Ohren, würde ich sagen, verpullert euch mal. Ich mache jetzt die letzten paar Minuten noch, was ich will, ja. Und höre nicht für die 8,50 Euro in der Stunde auf irgend so einen Organisationsheini. Also nein. Erstens und zweitens war aber sehr schön. Sie feiern nochmal Feste. Sie genießen nochmal alles so gut wie möglich. Er bekommt Wünsche erfüllt. In der Hoffnung, dass es sich an den Code erinnert natürlich, aber immerhin. Ja. Doch war nett und lustig, ja. Aber ich hätte mit meinen letzten paar Minuten anders. Wobei die Japaner ja immer sehr stark ihrem Land verpflichtet sind oder sich fühlen. Ach so. Demnach kann ich das da in der Hinsicht schon ein bisschen nachvollziehen, dass sie da alles geben, um das Land zu beschützen und die ganze Erde. Das war vom Hubschrauber aus. Irgendjemand muss es ja machen, ne? So ist es dann ja. Könnte ich alle sagen, die anderen machen's. Na gut, dann kommen wir auch schon zum letzten größeren Fall in diesem Sonderband. Warte auf mich. Und den Fall wird uns Johannes wieder vorstellen. Bitteschön. Ja, richtig. Und zwar geht es in dem Fall um Yutaka Takai, ein 15-jähriger. Yutaka Abe, was? Das ist ein 15-jähriger Schüler. Und der gilt allgemein bekannt als Genie, weil er super Erfindungen macht. Und der Fall startet auch gleich mit einer Sensation, dass er dann schwebt angeblich. Und sie filmen das halt, beziehungsweise er schwebt dann wirklich. Und im Endeffekt geht es aber darum, hat er ein Problem, dass er eine Freundin hat, das ist nicht das Problem, aber sie ist halt 2 Jahre älter als er. Das heißt, er ist, glaube ich, 15 und sie ist 17 und er fühlt sich in dieser Rolle sehr unwohl, so jung zu sein und seine Freundin ist so alt. Und er hat dann deshalb aus diesem Konflikt heraus eine Zeitmaschine entwickelt und will dann in die Zeit reisen, um älter zu werden. Und wie das so ist, wer sich ein bisschen mit Zeitreisen auskennt, eher als Zeitreisenspezialisten, meine lieben Zuhörer, das birgt auch Gefahren und das finde ich hier sehr interessant umgesetzt. Und wie es da letztlich ausgeht, will ich euch gar nicht vorwegnehmen. Ich fand den Fall aber, also Fall, diesen Kapitel, dieses Kapitel, sehr interessant. Diese Zeitsprung und diese Zeitreise, wie das funktioniert und was das alles für Konsequenzen hat, das fand ich sehr gut, umgesetzt. Und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen an den Anime erinnert, das Mädchen, das durch die Zeit sprang, falls das jemand kennt. Und da hatte ich direkt ziemliche Assoziation, Genau, diesen Begriff, ja. Und auch dieses Warte auf mich, also in diesem Anime gibt es dann am Ende so eine Szene, wo sie sagt, ja, warte in der Zukunft auf mich. Oder er sagt das und das passt hier einfach sehr gut, auch auf dieses Kapitel. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Leider sind dann immer noch ein paar Fragen, so Logik-Sachen, die mir dann ein bisschen schleierhaft waren. Deswegen würde ich in der Bewertung nur sagen, es waren 4 von 5, aber es war definitiv auch noch ein sehr guter Fall in diesem Band. Ja, dem schließe ich mich an, also 4 von 5 Zeitmaschinen finde ich hier sehr angemessen. Fand den Fall im Grunde genommen grandios, sehr romantisch gemacht, sehr liebevoll gezeichnet. Alles dabei, was man eigentlich dabei haben müsste, auch mysteriös durchdacht mit der Zeitreise, dass es so alles gepasst hat von der Zeit her. Negativ fiel mir dann noch auf, also fand ich, dass er am Anfang in der Schule gemobbt wurde und sonst was, also irgendwie dieses typische Standardklischee, um irgendwie einen Aufhänger zu haben, damit er durch die Zeit reisen muss und sonst irgendwas. Also, boah, es war irgendwie, ja, ja, und vielleicht ein bisschen überspitzt romantisch dargestellt, also was so real nicht wirklich passieren würde. Da kenne ich von Aoyama bei Detective Conan und Kaito Kid Besseres. Naja, real passieren nicht, aber real passiert durchaus Diskriminierung aufgrund des Alters oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Das kommt schon vor und ich finde, dass er sich dagegen wehrt und auch dann sogar bereit ist, in eine Zeit zu reisen, in der er so alt ist wie seine Freundin, oder ja, dass er das vorhat, finde ich sehr mutig, ja. Also ihm geht das wirklich, ihn belastet das sehr, dass er aufgrund seines Alters immer wieder anders behandelt wird. Auf mich wirkt es aber so, als könnte er sich aktuell nicht wehren und müsste deswegen als einziger Ausweg durch die Zeit reisen. So als ja, hätte er aktuell keinen Mumm und so als würde Aoyama hier uns sagen wollen, ihr könnt aktuell eh nichts ausrichten, es sei denn, ihr habt eine Zeitmaschine und könnt durch die Zeit reisen. Nee, das kann es ja irgendwie nicht so sein. Ja. Nee. Genau das will er uns ja sagen. Also soll es ja nicht sein. Genau. Ja. Ihr könnt eben nicht davon laufen. Ihr seid so alt, wie ihr seid und das muss man akzeptieren. Ja, aber er zeichnet ja genau das Gegenteil, indem er sagt, er reist durch die Zeit. Das ist dann für mich irgendwie, das passt nicht. Für mich hat der Junge ein mangelndes Selbstbewusstsein. Das auch, ja. Na gut, ich wollte dich nicht unterbrechen, Kevin. Hast du schon eine Bewertung abgegeben? Wie viele? Ach so. Ja, 4 war okay. Und dann noch Kirito. Ja, was soll ich zu dem Fall großartig sagen? Die Wahrheit. Ja, das am besten auch. Ich kannte den Fall schon, muss ich gestehen. Ich fand ihn damals schon ganz nice. Und würde letztendlich für die Story, für die Art der Story entsprechend dann 4 von 5 Zeitmaschinen vergeben. Da mir dann doch das Ticken etwas gefehlt hat. Aber es war letztendlich trotzdem eine gute Story. Ja, okay. Kann man so stehen lassen, denke ich. Und dann haben wir noch 2 weitere kleinere Fälle. Einmal Gosho Aoyamas Sunday 19 Show oder was auch immer. Verirrter roter Schmetterling. Und am Ende Tell Me a Lie, alles Lüge. Und die wird uns jetzt Kirito noch kurz vorstellen. In der Sunday 19 Show gibt es einen Hauptcharakter, der verblüffend bekannt einem vorkommt, denn der Name ist Yusaku Kitakata. Yusaku ist Detektiv, auch hier in diesem Fall, und sitzt im Auto zu Beginn des Falles und kriegt einen Anruf. Eine mysteriöse Frau ruft ihn an und stellt ihm ein Rätsel. Und er versucht während der Autofahrt dieses Rätsel zu lösen. Und scheint schon öfters von dieser Frau angerufen worden zu sein. Und im Grunde genommen kann ich jetzt schon nur noch den Schlusssatz sagen. Schafft er es, das Rätsel zu lösen oder schafft er es nicht? Wer es wissen will, muss den Band lesen. Oder das Kapitel nur. Oder, oder die 3 Seiten gefühlt. Ja, super. Zur Bewertung der Geschichte. Ich habe einfach ein Faible für Yusaku und erinnert mich sehr stark an Yusaku. Deswegen gibt es von mir einfach 5 von 5. Punkte dafür. Ja, kurz und bündig. Ich auch ganz kurz 3,5 von 5. Was mir sehr gefiel, war das Ende. Also ich habe nie damit gerechnet, was da jetzt kommt. Ich war völlig von den Socken. Hat mir sehr gut gefallen, aber es war halt jetzt... Vor allem... Es war zu wenig. Also, sorry. Vor allem, er bekommt so eine mysteriöse Nachricht und irgendwie soll das in 3 Seiten schon vorbei sein. Da dachte ich mir auch, hä? Wie kann man denn dieses mysteriöse Rätsel so schnell beenden? Aber es war einfach perfekt auf den Punkt gebracht. Das war lustig, ja. Also 4 bis 5. Ich würde sogar eher zu 5 tendieren. fünf Autos, vergebe ich mal, weil er darin fährt. Man muss ja auch noch bedenken, er hatte ja nur die Autofahrt Zeit, den Fall zu lösen. Ja, die Autofahrt, super. Die geht ja nicht Ewigkeiten. Na gut, er hätte ja auch langsamer fahren können. Ja, okay, das wäre das Einzige, aber so viel Zeit hätte er dann auch nicht mehr rausgeholt. Von daher, nee, wahrscheinlich nicht. Bin ich der Meinung, ist das schon realistisch rübergebracht, die Zeit der Autofahrt und Zeit des Falllösens. Da hupen sie hinter ihm noch, fahr mal schneller, er löst Rätsel schneller. Naja, na gut. Ja. Ja, also wenn ich dazu nochmal meine Bewertung abgeben darf, sie ist nämlich gänzlich anders. Also ich habe den Fall, hätte ich jetzt zwei Autos gegeben, weil so gut fand ich den Fall nicht. Ne, so gut war er nicht. Weil einfach, es war einfach mit diesem japanischen Wortstamm, das war so ein Rätsel, das konnte der deutsche Leser A nicht lösen. So von sich aus irgendwie. Ja. Und dann war noch die Länge. Das war ja also, das dann als Kapitel zu verkaufen, naja, da kann man sich schon drüber streiten. Und tja, dementsprechend muss ich sagen, es waren leider, hat mich nicht angesprochen, 2 von 5. Ja gut, dann kommen wir jetzt noch zur letzten Geschichte in diesem Band. Tell Me a Lie. Auch wieder eine sehr kurze Geschichte. Der Titel der Geschichte erinnert sehr stark an den Hauptcharakter, der heißt nämlich Terumi Arai. Und wenn man den Namen etwas anders ausspricht, kann man sehr schnell auch rausfinden, dass der Name relativ gleich klingt. Also das scheint mit Absicht eine Anlehnung zu sein. Die Parallele scheint vorhanden zu sein, ja. Ja. Arai, ja. Wer weiß. Arai? Ja, genau. Arai, nee, Akai. Nein. Terumi ist jetzt auch nicht so unbekannt. Hat man auch in Conan schon mehrmals gehört, den Namen. Ja, kommen wir jetzt zum Inhalt der Geschichte. Auf jeden Fall geht es da um ein Mädchen, nämlich, wie ich gerade meinte, schon Terumi Arai. Die hat eine spezielle Fähigkeit. Sie kann alles aus dem Gedächtnis eines anderen erkennen, selbst wenn derjenige es nicht ausspricht. Das heißt, wenn derjenige laut jemanden anlügt, sieht sie die Wahrheit trotzdem. Und diese Fähigkeit ist so ein, also einerseits ein Fluch, aber andererseits auch ein Segen für sie. Sie ist halt Schülerin. Und macht sich diese Fähigkeit dann auch zunutze. Und es ist, ja, es ist auch eine nette kleine Geschichte für zwischendurch, wenn man wirklich nur 2 Minuten Zeit hat. Und das Ende ist okay. Es soll eine Botschaft übersendet werden. Und die wird meiner Meinung nach auch übersendet. Und er bleibt so ein bisschen offen, der Fall. Ja, was man hier natürlich deutlich merkt, ist der Unterschied im Zeichenstil. Also da ist ein deutlicher Sprung vorhanden, die vorigen Kapitel stammten ja alle aus der Zeit vor Detective Conan und Kaito Kid und hier stammt das Kapitel aus 2007, also der Zeit, als hier in Deutschland ungefähr Band 58 auf den Markt kam in Japan. Und damals war dort ja der Krankenhausfall gerade aktuell, wo Kir von Organisationen befreit werden sollte. Also in diesem Kontext ist dieser Zeichenstil hier einzuordnen. Doch eine recht kurze Geschichte, wie ich fand. Das war auch irgendwie ein bisschen der Knackpunkt. Hätte man mehr draus machen können, finde ich. Und demnach gebe ich hier diesmal nur 2 von 5 Lügen. Ja. Das Konzept ist super. Ja. Und ich finde, wenn Conan vorbei ist, soll er das bitte wieder aufnehmen. Ich würde Terumi Arai Bände kaufen. Ja, man hätte so viel draus machen können, aber eigentlich ist da jetzt nichts rausgekommen, außer, dass alle Männer Schweine sind und ja, das war's. Toll. 3,5 von 5. Ja, also ich würde mich da auch anschließen. So 3 Lügen würde ich schon geben, weil der Fall besser war als der vorherige. Und dieses Konzept, was dahinter steckt, das ist wirklich sehr gut. Ja. Und ich denke, da kann man wirklich, da kann man viel rausholen bei sowas. Und 3, weil es halt eben so kurz ist und nur angerissen ist, das ist ein bisschen schade. Ja. Hätte ich mir mehr gewünscht. 6 Seiten, also es ist eigentlich ja nichts, wenn man es mal vergleicht. Ich meine, ein normales Conan-Kapitel hat 16 Seiten 16, und hier nur 6. Ja, ja. Das ist nichts, also Ja, dann lass mich zum Abschluss noch sagen, meine Bewertung erfolgt ebenfalls mit 3, wegen der Kürze der Story. Ich sehe das genauso wie Kevin, die Story hat durchaus Potenzial. Es wäre schön, wenn das fortgesetzt werden würde. Ja, gerne. Und bei längerer Story würde die Geschichte vermutlich 5 Lügen bekommen. Aber so bleibt mir nichts anderes übrig, als sie leider nur mit 3 zu bewerten. Ja. Okay, ja, was dann hier am Ende des Bandes noch auffällt, es fehlt die Werbung, es fehlt ein Stoppschild, dass man das nicht rückwärts lesen soll, es fehlt einfach alles am Ende, sogar das Selektivlexikon. Naja, nee. Ja, wir halten uns für ziemlich clever, ne? Ja. Ja, das ist also wirklich ein Band nur für eingefleischte Manga-Fans, die schon wissen, dass man sich von hinten lesen soll. Also ist ja klar, was da war. Da war halt Seitenlimit erreicht, ne? Ja, ja. Und dann war halt Ende, da haben sie gesagt, ja komm, nicht mal mehr ein Stoppschild. Drauf. Ja. Das hätte noch reingemusst, finde ich. Stimmt, früher war noch links immer bei Stoppschildern, ne? Wie links? Auf dem Hardcover. Ah ja, ja, stimmt. Weil da auch das Seitenlimit erreicht war. Ja. Ja. Ja, sparen muss man überall, ne? Ja, das sowieso. Kommen wir dann noch zu einer abschließenden Bewertung des Sonderbandes. Wie fandet ihr denn die ganzen Kapitel zusammen? Würdet ihr den Band weiterempfehlen? An wen würdet ihr den Band empfehlen? Muss sagen, ich bin da ziemlich zwiegespalten. Man darf, wenn man diesen Band kauft, nicht Detektiv Conan im Hinterkopf haben irgendwie. Man stößt da zwar immer wieder drauf durch die Charaktere, aber es ist doch was gänzlich anderes. Und ich finde es interessant, von dem Autor mal was anderes zu sehen, was eben nicht auf diese Conan-Schiene gerät. Das hat mir gut gefallen. Und aber dem eingefleischten Conan-Leser, der hier jetzt die großen Kriminalfälle erwartet, dem würde ich es nicht empfehlen. Ist einfach mal was anderes und gute Fälle sind dabei. Haben wir jetzt in den Bewertungen, glaube ich, auch festgehalten. Die überwiegende Mehrheit hat mir gefallen und ich würde den Band weiterempfehlen, aber mit Einschränkungen. Also wer hier rangeht und sagt, ach, ich lese jetzt mal ein paar gute Kriminalfälle oder so, der ist hier definitiv an der falschen Stelle. Das ist mehr so mal für zwischendurch. Was? Das muss man nicht gekauft haben, um die irgendwas zu vervollständigen von Conan. Aber sind gute Fälle dabei und schon amüsant gewesen. Also ich würde sagen, wenn jemand keine Ahnung von Conan hat und auch wenn man oben links das Conan mal mit der Hand verdeckt, nicht kaufen. Nein, dann nicht. Wenn man normaler Conan-Fan ist, also nur so ein bisschen von Viva mitbekommen mal, dann auch nicht. Aber wenn ihr wirklich große Fans seid und ihr euch für Gosho Aoyama interessiert, wenn ihr auch schon Kaito Kid bzw. Magic Kaito kennt, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, dann auf jeden Fall. Ich finde, wenn man Conan außen vor lässt und nur den Autor, den man lieb gewonnen hat, wenn man das nur auf ihn richtet, dann ist es ein ganz guter Gewinn, wie ich finde. Und dann lohnt es sich auch, ihn zu holen. Also jetzt für die halbherzigen Fans eher nicht. Für die großen Conan- bzw. Aoyama-Fans, die mal etwas mehr und was anderes wollen, würde ich sagen ja. Denn hier gibt es eine breite Palette an Comedy, Romance, Action, ja eigentlich Science-Fiction, ja, alles dabei. Ja, alles, wirklich, jedes Genre ist vertreten. Und nur hier habt ihr mal die Chance, zu sehen, wie Aoyama jedes Genre mal ausprobiert. Ja, also ich bin da auch sehr gespalten, was meine Empfehlung angeht. Also normalerweise weiß man ja, an wen man so einen Sonderband oder ein Detective Conan Band empfehlen kann. Hier haben wir jetzt ja was ganz anderes vor uns liegen. Detective Conan Fans, die auch wirklich hinter der Serie stehen und sie über alles lieben oder auch nicht über alles, aber sehr stark mögen, dem ist der Band auf jeden Fall zu empfehlen. Die ganzen Anlehnungen sind sehr interessant. Wenn man tiefer reinliest, dann erkennt man ganz viele Charaktere wieder, wie ihr bei uns schon gemerkt haben dürftet. Aber ich würde den Band auch normalen Lesern empfehlen, die nichts mit Detective Conan am Hut haben. Okay. Denn man braucht ja eigentlich kein Vorwissen. Bei Detective Conan braucht man schon Vorwissen, um die Handlung zu verstehen. Wenn man sich jetzt mal wegen den Kaito Kid Sonderband kauft, wie auch immer der hieß, Conan vs. Kaito, da braucht man Vorwissen, finde ich. Hier braucht man das nicht. Man kann einfach loslesen, locker leicht einsteigen und einfach, ja, Spaß haben, sich unterhalten lassen. Allerdings sollte man auch mit dem Zeichenstil zurechtkommen, finde ich, denn der ist natürlich sehr alt, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Also wenn man mit älteren Zeichnungen nichts zu tun hat, normalerweise so wie ich, dem ist das nicht unbedingt ans Herz zu legen. Aber ich fand sie auch nicht so schlimm, als dass ich mir den Band nicht hätte kaufen müssen können. Also ich bin ja Ranma 1,5 gewohnt und da war die Manga-Qualität unter aller Sau. Und da ist das ja alles wunderschön dagegen. Ja, also ich würde den Band vielleicht nicht denen empfehlen, die hier, wie du schon sagtest, die Mystery-Fälle erwarten. Oder hat es Johannes gesagt? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, würde ich auch nicht. Also nee, Mystery nicht. Ist hier nicht. Es ist einfach Action, Unterhaltung vom Feinsten à la Kaito Kid. Nur mit noch früheren Zeichnungen und einfach Spaß, Spaß und noch mehr Spaß. Also alles eigentlich gut. Aber ich würde den Band jetzt auch kein zweites Mal aus dem Regal nehmen, muss ich ehrlich sagen. Also einmal gelesen, gut ist und das war's dann. Also demnach würde ich hier eine Durchschnittsbewertung geben von 3 von 5 Manga Factories, die hier vorne auf dem Cover zu sehen sind. Also ich tue mich da ehrlich gesagt sehr schwer mit der Bewertung. So geht es mir bei vielen Conan-Bänden. Also es gibt auch Bände mit wenig Inhalt, sag ich mal, fortführendem Inhalt, bezüglich Story oder Organisation in der FBI. Und die würde ich auch oftmals nicht noch ein zweites Mal rausholen. Was bist du für ein Detective Conan-Fan? Wenn sie keine relevanten Inhalte haben und es nur ums Camping geht, dann... Das stimmt. Also normale Fälle mit der Organisation und so greift man sich häufiger schon mal raus. Sehr oft, ja. Also wenn sie nicht in der Special Black Edition drin sind oder sonst was, aber das ist ja auch oder was anderes. Oder in der FBI Selection. Ja, genau. Aber die Campingfälle, die kann man größtenteils doch getrost zur Seite legen. Aber ich würde lieber noch einen Campingfall lesen als die Short Stories. Die habe ich jetzt gelesen und gut ist. Also, naja, kann man sich auch drüber streiten. Ich denke auch. Gut, dann komme ich jetzt noch zu der Abschlussbewertung, da ihr ja alle eure Bewertung abgegeben habt. 3,5 von 5. Oder 4, 3,5. Ja, 3,5. 3. Es wäre blöd, das alles jetzt nochmal aufzuwärmen, was von euch schon gesagt worden ist. Im Wesentlichen kann ich das soweit teilen. Ich persönlich würde den Band allen weiterempfehlen. Sowohl denjenigen, die sich sowieso jeden Band anschaffen und eingefleischte Leser sind, als auch Leuten, die zwar Manga interessiert sind, aber vielleicht nicht unbedingt Detektiv Conan lesen. Und natürlich auch Leuten, die sich nur die Sonderbände holen oder die zum Beispiel mal die Short-Story-Bände gelesen haben. Denn ich muss sagen zum Beispiel, mir sind ein paar Geschichten aus diesem Short-Story-Band bekannt gewesen. Und da ich jetzt nicht mal genau weiß, woher, würde ich vermuten, das sind Stories gewesen, die schon mal Verwendung gefunden haben in den Short-Stories, die ja zeitweise von EMA hier in Deutschland veröffentlicht worden sind. Das war nämlich zum Beispiel Tell Me a Lie. Die Geschichte kannte ich schon. Ich kannte die Geschichte mit Yusaku schon. Dann die Geschichte Weihnachten im Sommer kannte ich auch schon. Das sind immerhin 3 Geschichten. Trotzdem habe ich mir den Band geholt. Und meine Bewertung letztendlich erfolgt dann tatsächlich mit 4,5 von 5 Fabriken. Ja, oh, ja, doch eine sehr, groß, sehr hohe Bewertung. Ja, denn schön. Ich habe eine recht hohe Meinung von dem Band. Ich fand ihn sehr witzig, bis auf Ausnahmen. Und habe mich echt gefreut, ihn zu lesen. Und ich werde ihn zwar nicht gleich übermorgen wieder lesen, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass ich ihn hin und wieder mal rausnehmen werde. Also ich auch, ja. Gerade mal für zwischendurch, wenn ich vielleicht auf einer Zugreise oder Busreise bin, da ist das dann nochmal ganz nice, den mal zu lesen. Ja, gut, dann ist ja alles gesagt. Oder gibt es noch ein paar abschließende Worte, die ihr loswerden wollt? Also, ja, ich möchte auch sagen, der Band ist auch einfach so schöne, leichte Kost. Genau, ja. Für zwischendurch. Man muss sich konzentrieren sein. Man kann auch mal hin und wieder kurz was trinken oder aufs Klo gehen und trotzdem weiterlesen. Das klappt alles wunderbar. Ja, bei Detective Conan muss man ja den Fall im Hinterkopf behalten. Ja, also sollte man schon ein bisschen. Ja, aber hier, ganz egal, kannst einfach darauf loslesen. Und das hat mir auch gefallen. Das fand ich gut. Ja, auf alles jeden Fall. Alles war ein bisschen frei und locker und schöner Band. Einfach ganz viele One-Shots aneinander geklatscht und in einem Sonderband veröffentlicht. Warum auch nicht? Nö, warum auch nicht? Ich würde sagen, die 6,50 sind gerade so okay für den Band, denn nehmen wir mal an, die 6,50 orientieren sich daran, dass der Band sehr stark einem Detective Conan-Band ähneln soll. Aber im Verhältnis dazu, dass wir hier relativ viele kleine Geschichten drin haben, ältere Geschichten drin haben und wir deutlich dickere Sonderbände bereits hier in Deutschland erlebt haben, welche deutlich billiger waren mit zum Beispiel 5,99. Naja, deutlich. Ja, okay, wenn man Na, für den Inhalt. Das Verhältnis sieht, also ich sag mal, die Special Black Edition ist unerreicht, meiner Meinung nach. Sind die so gerade okay? Gerade wenn man sich sagt, okay, man ist eigentlich nur Detective Conan Leser, dann, sage ich mal, kann man sich den trotzdem holen, aber für mehr hätte ich mir nicht geholt. Naja, man muss natürlich da auch zu sagen, die Sonderbände sind ja darauf ausgelegt, von einer breiten Masse gekauft zu werden, auch von den ganzen Viva-Fans und sonst was, genau, die den Detective Conan nur so mehr oder weniger kennen. Deswegen auch der niedrige Preis, weil man da mit einem hohen Verkauf rechnet. Hier bei den Gosho Arima Short Stories, da erreicht man ja nur eine ganz eingefleischte Masse an Fans, sage ich mal. Und demnach kann man hier auch nicht so einen tiefen Preis ansetzen und dann auf eine hohe Verkaufszahl hoffen, denn die wird's in dem Maße wie bei den anderen Sonderbänden so nicht geben. Das kann ich schon mal prophezeien. Also ich denke auch, EMA will vor allem die Fans von Conan zur Kasse bitten und die werden 6,50 Euro hinblättern, hoffentlich. Und wenn nicht, wird es schwierig. Ja. Ja, ich habe mal eine Frage an euch. Würdet ihr euch denn einen zweiten Short-Story-Band holen? Ja. Ja. Noch einen von dieser Art? Ja. Mit anderen Geschichten? Ja. Den würde ich mir auch kaufen. Den selben, oder? Warum nicht? Den würde ich mir auch kaufen, ja. Aber auch nur einmal lesen. Dabei bleibe ich hartnäckig. Ja. Ja, du auch, oder? Ja, so, ich will mir auf jeden Fall auch nochmal den zweiten Teil. Also aber ich möchte dann ganz viel Tammy allein dran haben, bitte. Ja. Ich finde es aber eigentlich schade, oder? Dass EMA, sage ich mal, nur das Detective Conan-Publikum ansprechen will, verstärkt. Ich meine, der Band hat Potenzial, durchaus mehr Leute anzusprechen. Ja, aber die anderen, durch was anderes kennt man ja Gosho Aoyama kaum in Deutschland oder überhaupt. Ja, entweder man spricht ihn über Detective Conan, verkauft man ihn, oder über Gosho Aoyama. Mehr Optionen gibt's ja eigentlich nicht. Ja. Man hätte ihn auch irgendwie lustige Geschichten nennen können, aber dann hätte ihn noch weniger gekauft. Davon gehe ich mal aus. Ja, gut, das soll's auch gewesen sein für den heutigen Conan-Cast. Ich bedanke mich recht herzlich bei Kirito und auch bei Johannes, dass ihr heute dabei wart. Und natürlich bei Kevin, dass er heute wieder als Stargast hier vertreten war. Da war ich natürlich der einzige reguläre Moderator hier. Skandal. Ich würde mich gerne mal wissen, ob ihr euch den Band gekauft habt, ob ihr nach diesem Podcast eine andere Meinung von diesem Band habt. Das könnt ihr gerne hier unten in die Kommentare schreiben auf conannews.org. Damit bin ich schon bei den Verweisen. Ihr könnt es auch ins Conan-Forum schreiben, conanforum.org. Da freut sich auch Kirito sehr darüber. Und wir haben ein Wiki, conanwiki.org, einen Facebook-Account, facebook.com/conannews, einen Twitter-Account, twitter.com/conannews. Auf iTunes könnt ihr diesen Podcast hören, als Conancast sind wir dort zu finden. Wir haben Instagram, instagram.com/conannews, youtube.com/conannews, da könnt ihr auch vorab einige lustige und interessante Ausschnitte aus den kommenden Conancasts immer hören, jeden Sonntag. Nicht jeden Sonntag, aber immer wenn ein Conancast erscheint. Das lest ihr ja auf conannews.org, wann die Conancasts erscheinen. Also alles mit dabei. Das war's dann auch für heute. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Tschüss. Jawohl. Ja. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Mal auf Stopp, ja.